Erster, ich suchte meinen Geliebten im Bett. Ich suchte ihn in der Nacht. Ich fand ihn nicht. Zweiter, ich stand auf. Ich ging durch die Stadt. Ich suchte ihn auf den Märkten und Straßen. Ich suchte meinen Geliebten. Ich fand ihn nicht. Dritter, die Wächter der Stadt fanden mich. Ich fragte sie, habt ihr meinen Geliebten gesehen? Vierter, ich ging an den Wächtern vorbei. Dann fand ich meinen Geliebten. Ich hielt ihn fest. Ich wollte ihn nicht loslassen. Ich brachte ihn zum Haus meiner Mutter. Ich brachte ihn in ihr Zimmer. Fünfter, ich bitte euch, Frauen von Jerusalem. Stört die Liebe nicht. Lasst die Liebe schlafen. Lasst sie aufwachen, wenn sie will. Sechster, was kommt dort aus der Wüste? Es sieht aus wie Rauch. Es riecht nach Balsam und Weihrauch. Es riecht nach vielen Gewürzen. Siebter, das ist König Salomos Sänfte. 60 Männer sind dabei. Sie sind aus Israel. Achter, alle Männer haben ein Schwert. Sie sind gute Kämpfer. Jeder hat sein Schwert an der Seite. Das ist wegen der Gefahr in der Nacht. Neunter, König Salomo ließ einen Tragstuhl bauen. Er war aus Holz vom Libanon. Zehnter, die Säulen waren aus Silber. Die Lehne war aus Gold. Der Sitz war aus Purpurstoff. Innen war er weich. Die Frauen von Jerusalem machten es mit Liebe. Elfter, kommt heraus, Frauen von Zion. Seht König Salomo an. Er trägt einen Kranz. Seine Mutter gab ihm den Kranz. Das war an seinem Hochzeitstag. Das war ein Tag großer Freude.